flirrende Sommerhitze, ein altes Bauernhaus, hohes Gras und Mondblumen. Der kleine Bach im August 1969. Augen schließen sich. Leben, erzähl mir von dir. Kindheit, Konformität, alles ist möglich. Ich betrete mein Haus, sehe eine alte Holztreppe, geschlossene Türen, kalte Fliesen, Stille. Neugierde führt in Raum 1, Leichtigkeit, Experimentierfreude, Lieben, Tiefschlaf. Größtes Glück. In Raum 2 sind sie. 6 Kinder. Meine Kinder. Und dann ungläubiges Staunen. Meine 5 Enkel. Rückblick in Raum 3. Steile Stufen führen hinauf. Kälte. Anstrengung. Angst. Schuld. Hoffnung. Ich gehe nach Jahren schnell hinaus und nie wieder zurück. Ich spüre die Sonne. Noch eine Tür. Raum 4. Ist verschlossen. Zaghaft öffne ich sie und sehe die Menschen und Tiere, die immer Bedeutung hatten, die bedingungslos liebten, die meinem Haus Leben gaben und die mich in schlafloser Nacht zum Traum einladen. Tiefer Frieden ist hier, zu Hause. Die helle Sommersonne blendet, Augen öffnen sich. Traum, erzähl mir mehr vom Leben.